Der Handwerksbursch von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Handwerksbursch. Unendlich windet sich durch kahles Waldgerippe im Nebel dampfend aufwärts die verschneite Straße. Gespenstisch unterleuchtet brütet Sturmgewölk, und Krähenschwärme fallen auf die weißen Äcker. Ein Handwerksbursche schleppt die wunden Füße ächzend die Hart hinan. Durch seines Wamses Löcher beißt der Frost, und aus den hohlen Wangen fletscht der Jammer. Sein fieberhaftes Auge aber starrt fanatisch nach den Gesichten, die vom heißen Herzenshunger gezeugt ihn stets verfolgen auf der weiten Reise. Goldstrotzende Gemächer, leckerer Speisebrodem und üppige Frauen, die sich liebreich zu ihm neigen. Er schaut's und glaubt's, indessen Glockensymphonien und Engelchorgesang sein durstig Ohr betören. Im roten Buchentobel auf dem Waldeskamm, wo sich die Straße teilt, lehnt er den müden Rücken an einen Meilenzeiger, stiert vor seine Füße und ruht. Dann rüstet er zum Imbiss Brot und Messer, umschrien von einem Kranz von Krähen, denen er von Zeit zu Zeit ein Krümchen gönnt. Allmählich kehrt, vom Speisesaft belebt, ihm Mut und Wille wieder. Er fragt den Meilenzeiger, prüft die beiden Wege. Zur Linken liegt das Ziel. Mit klarer Stimme mahnen dorthin Verstand und Pflicht und die gebahnte Straße, die frei von Hemmnis und Gefahren in die leere, gleichgültige, bleierne Natur sich fern verliert. Zur Rechten, wo der Kirchturm aus der Ferne ragt, schreckt ihn Gebell und protziger Bauern rohes Schelten. Ihm bangt, ihn ekelt. Schnöd mit grobem Wort empfangen, sieht er im Geiste sich von Tür zu Tür verstoßen. Er schaut den Bauern, der ihm stumm den Rücken kehrt, die Bäuerin, die ihn mit einem geizigen Rappen und einem giftigen Blick beleidigt, Knechtsgesinde, welches, zur Mitleidslosigkeit den Hass gesellend, mit Fäusten ihn bedroht. Dazwischen Polizei, Verhör, Verwarnung, Wanderschriftenplackerei. Und trotzig schlägt er sich zur Linken. Wenige Schritte, so zaudern seine Füße. Dächer sieht er schimmern und Rauch zum Himmel steigen. Durch den Rauch erscheint ihm ein enges Stübchen, eine harte Bank, ein Glas. Lagernder Männer Wechselwort von Krieg und Frieden. Vielleicht ein Dirnchen auch, das mit erkaufter Huld zum sauren Wein ein falsches Lächeln ihm kredenzt und deren Atem seine Wange streift. Jetzt wendet er sich, und aus dem Weltverlies, das ihn umstarrt, flieht er hinüber in die heimatliche, traute, menschliche Schlechtigkeit und lebenswarme Bosheit. Ende von Der Handwerksbursch, aufgenommen von Color.